Die Hochzeit des Theseus von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Hochzeit des Theseus. Stolz bauschen sich die Segel, vom Morgenwind gebläht. Vom Bug der Atalante der junge Theseus späht über den Meeresspiegel, der Frohsinn blitzt und blaut, nach Minos schöner Tochter, Ariadne, seiner Braut. Kein Wölklein trübt den Himmel, kein Felsen droht, noch Riff. Im Tanze durch die Wellen fliegt das beschwingte Schiff. Doch wie sie längs der Küste der ägäischen Bucht streiften, der Tempelhaine schattige Gartenflucht, da senkte sich verstohlen durch einen Eichenbaum auf seinen Königsscheitel ein sonniger Heldentraum. Ihm war, als schwebte hernieder der Götter selige Schar, und jeder böt im Wettstreit ihm Hochzeitsspenden dar, so daß von goldenem Segen die Gondel überquoll und übersät mit Früchten der blaue Pontus schwoll. Auf, wähle dir einen Paten zum Fest aus unserer Zahl! Da musterte der König die Götter allzumal. Ich bin ein Aigeide, von fürstlichem Geblüt. Nach minderm Preis zu langen, hab ich mich nie bemüht. Der wird sich nie erkühnen, der niemals sich erfrecht. Zeus selbst, der Weltbeherrscher, ist mir als Pate recht. Und als am Hochzeitstage der Bund geschlossen war und festlich Volk umjauchzte des junge Königspaar, da schwebte vor dem Throne, der die Vermählten trug, in prächtigen Schraubenzügen ein Aar in stolzem Flug. Und durch die Menge schob sich in atemlosen Lauf ein schweißbedeckter Bote, der hielt die Sänfte auf. Kehr um, erhabener König, erlauchter Heldenspross, und wende deine Schritte zum Hafen Paleros. Ein Schifflein kommt geflohen, fernher vom Chersones. Es trägt den Knaben Hyllos, den Sohn des Herakles. Von Haus und Hof vertrieb ihn Eurystheus Eigennutz. Verfolgt von feigen Mördern, fleht er um deinen Schutz. Horch, wie sein Hülfejammern vom Meer herüberdringt. Bald ist's um ihn geschehen, der Feind hat ihn umringt. Ein Schrei aus bangen Nöten ist Jovis heiliger Ruf. Dank Zeus, der mir zum Feste so edle Arbeit schuf. Erbarmen und beschützen ist rechte Hochzeitslust. Wem jetzt mein Dienst gebühret, des bin ich mir bewusst. Schnell sprang er von dem Throne, verlassend das Gemahl, sammelt in aller Eile von Kriegern eine Zahl, bemannte 6 Trieren mit einer festen Macht und fuhr mit raschen Rudern hinaus zur frommen Schlacht. Und als der Feind betroffen vor seinem Ansturm wich und mit zerfetzten Segeln blutrünstig heimwärts schlich, geleitete der Sieger den gottgesandten Gast, den edlen Herakliden, zuvor in den Palast, weckte mit Trostesreden und Zuspruch seinen Mut und dient ihm aller Wegen mit Trank und Speise gut. Dann reinigt er im Bade den blutbefleckten Leib und flog auf Sehnsuchtsflügeln zu seinem jungen Weib. Weh mir der Ungeliebten, bedeckt mit ewiger Schmach! Litt jemals Neuvermählte so schimpflich Ungemach? In Hymens heiliger Stunde der Hermes selber weilt, verschmäht mich mein Gebieter, der in die Ferne eilt. Statt sanfter Freundesworte, statt Kuss und Liebesschwur, vernehm ich Kampfgetöse und schaurig Morden nur. O, daß nach Ioniens Strande ich nie den Fuß gekehrt, in meines Vaters Hause, da war ich bass geehrt. Genug der eitlen Tränen, ist jetzt zum Weinen Zeit? Sieh mich zu deinen Füßen zur Buße froh bereit. Wenn du Behagen suchtest und träges Wohlergehen, so durftest du nicht freien den König von Athen. Windstille herrscht im Sumpfe, der Blitz fegt um den Turm, die Wipfel und die Kronen besucht zumeist der Sturm. Ein schwächlich Liebesfeuer hat einen ruhigen Docht, allein im Heldenbusen, da schäumt's und kocht und pocht. Schau, wie der goldne Morgen die trübe Nacht durchbricht. Er weiß, Ariadnens Schönheit erträgt das Tageslicht. Lass finstere Barbaren im Dunkeln selig sein, doch des Hellenen Hochzeit begehrt den Sonnenschein. Sieh mich von Wohltun heiter, von hoher Arbeit groß, und Jovis Huld und Segen leg ich in deinen Schoß. Ende von Die Hochzeit des Theseus.